Der äthiopische Verlag Penguin gab das unvergängliche klassische Werk von Marshall Kim Jong-un, das Weg durch sein Kraftwerk der heroischen Jugend, ist ein rühmenswertes Großmonument der Jugend und ein Symbol des jugendstarken Landes in Broschüre heraus. Jüngst gab es im Verlag eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.